Mari, Mari, komm mal her, wollen wir den Bohrig einsperren? Da ist schon ein Mann fett, kann ich gut die Schlacht geben. Komm mal, eil dich, eil dich. Hör mal die Hunde heim. Wollen einsperren. Ja, jetzt ist er schon drin. Jetzt kann man ein bisschen Futter geben. Dann machen wir eine gute Schlacht, eh? Ja. Der Bohrig ist schon eingesperrt, der hat so dickes Fett. Es kann uns was, wirst dir kommen und machen wir ein Fest. Der Bohrig ist schon eingesperrt, der hat so dickes Fett. Es kann uns was, wirst dir kommen und machen wir ein Fest. Hoppa, hoppa, hoppa, der Bohrig ist schon fett. Die Leber, was die Blut, was die Kriebe und die Schung, die hängen jetzt im Keller drin, das kann man doch versuchen. Die Leber, was die Blut, was die Kriebe und die Schung, die hängen jetzt im Keller drin, das kann man doch versuchen. Ho, hoppa, pa, du musst was schön in Leber, was, Gott, Gott, Gott. Ja, und der Schung ist so dick. Seien jetzt so froh, die Schlacht ist schon vorbei und der Kerl hat gut voll. Der Juli und die Mari, die seien jetzt so froh,